wach auf, wir haben den Grill dabei. Wo ist denn dein Curry-Ketchup, Bernd? Im Kühlschrank? Nein. Bitte sag doch mal, was wollt ihr wieder hier? Und sag mir bitte nicht, ihr wollt schon wieder grillen hier bei mir. Bisher war der Sommer ruhig und angenehm und still. Und vor allem war der Sommer bisher ohne euren Grill. Bemerkt ihr irgendwer, wie meine Laune tiefer sinkt, wenn der Grillanzünder wieder mal nach Hühnerkacke stinkt? Muss das wirklich sein? Aber das riecht doch wirklich fein. Und der Ruß zieht durch die Fenster in mein Schlafzimmer rein. Nein, ich habe wirklich keinen Durst. Nein, ich will auch wirklich keine Käseknackerwurst. Nein, ich habe keine Lust auf Nudelsalat oder Tomaten, Mozzarella, Matsch in Käsepanat. Mich würgt bei dem Gedanken, diese Bowle hier zu trinken, weil sie alle hier zum Trinken mit dem Kopf darin versinken. Nein, ich mag Kartoffeln weder heiß noch roh noch kalt. Hallo, dieses Curry Ketchup ist 9 Jahre alt. Bams Balkon, willkommen auf Bams Balkon. Kein Sommer ohne diesen Song. Den ganzen Sommer lang auf Bams Balkon. Hochsaison. Hilfe! Wen ruft ihr denn da an? Der Balkon ist doch schon voll. Nur noch einer mehr und dann... Es klappt schon wieder! Toll! Ich habe die Idee, Leute. Warum fahrt ihr nicht ganz tief in den Süden? Nach Italien, ohne mich. Ja, Italien ist gut. Ihr haut am besten ab nach Rom. Nein, die klauen da nicht mehr. Nur euer Auto, bitte schon. Was? Warum fahrt ihr nicht ins schöne Griechenland? Da scheint den ganzen Tag die Sonne und es gibt kein Gosenpfand. Nein, ich habe keinen Appetit, weil dauernd irgendwer in meinen Pappeteller tritt. Und jetzt kann ich nicht erkennen, was das Grüne da mal war. Sieht aus wie irgendwas mit Bohnen, Speck, Kartoffeln und ein Haar. Nein, ich will ganz sicher auch kein Zwiebelbrötchen mehr. Wenn wir alle einmal hauchen, siehst du deine Hand nicht mehr. Ist auch egal, denn durch den Rauch vom Grill sehen wir eh nicht viel. Auf den anderen Balkonen tanzen alle grenzte Bier. Bams Balkon, willkommen auf Bams Balkon. Kein Sommer ohne diesen Song. Den ganzen Sommer lang auf Bams Balkon, Hochsaison. Ich hasse euch zutiefst. Fahrt doch mal an einen schönen Nordseestrand, grabt euch dann bei Ebbe ein, bis zum Hals im weichen Sand. Die gute Luft im Norden tut euch sicher richtig gut und dann wartet erst mal ab, wie gut die Flut euch tut. Warum haut ihr denn nicht ab ins wunderschöne Bielefeld, wo es doch gerade in Bielefeld vielen Leuten so gefällt? Wie wär's mit dem Trip ins malerische Gütersloh? Aber Bernd, das Brot war froh. Gefällt es euch denn nicht im Münchner Alpenraum? Da kann man ohne Ofenruhr bis in die Alpen schauen. Oder wie wär's mit einem lebenslangen Ausflug nach Berlin? Da ziehen doch zurzeit auch alle anderen Irren hin. Bitte lass mich mit dem Fisch in Ruhe. Nein, das Kotelett ist nicht durch. Ich glaube, es ist ein Schuh. Nein, ich möchte weder Pilze, Gurken oder Sauerkraut, weil man schon an den alten Pilzen circa 14 Stunden kaut. Ich lass euch gerne diese Eier mit dem gelben Mayo-Mampf und mit dem schwarzen Glibber drauf. Das wird bei mir zum Magenkrampf. Ich habe die Idee. Ich glaube, ich schäme mich einfach tot. Hallo, nimm das Messer runter. Hände weg vom Brot. Bams Balkon, willkommen auf Bams Balkon. Ja, ich weiß. Kein Sommer ohne diesen Song. Den ganzen Sommer lang auf Bams Balkon, Hochsaison. Ein Elefant? Willkommen auf Bams Balkon. Kein Sommer ohne diesen Song. Den ganzen Sommer lang auf Bams Balkon. Hochsaison. Das hab ich geahnt.